Zum typischen Zirpen der Feldgrille werden die Vorderflügel schräg aneinander gestellt und rasch gegeneinander bewegt. Es zirpen jedoch nur die Männchen, zumeist am Eingang der selbstgegrabenen Erdhöhle, um die weiblichen Schönheiten höflich zur Begattung hereinzubitten.